Zweitens. Diesmal sind es zwei Bücher, die unsere Aufmerksamkeit verdienen, da sie beide, das eine in offener, bewusst tendenziöser, das andere in unaufdringlicher, dichterisch gestaltender Weise das Thema behandeln. Es sind dies die Romane »Die Sünde wider das Blut« von Arthur Dinter und der Roman des jungen Wiener Dichters Eduard Pedanski »Die neue Judith«. Als drittes in die gleiche Problemreihe würde noch Grete Urbanitzkis Roman »Das andere Blut« gehören, das jedoch im Deutschen Volksblatte bereits besprochen, nur nebenbei und vergleichsweise erwähnt sei. Arthur Dinters Roman tritt ganz unverhüllt als Kampfschrift auf, wodurch das Dargestellte naturgemäß von untergeordneter Bedeutung sein muss, da die Geschehnisse nur Mittel zum Zwecke, ja Vorwand sind, die inbrünstig gehegten Überzeugungen des Verfassers zu illustrieren. Ist mithin das äußere Geschehnis mehr Bildbeigabe zum eigentlichen Text, so wird hierdurch das Kunstwerk als solches, die Glaubwürdigkeit der Geschehnisse, die rein dichterische Gestaltung Schaden nehmen, doch aber gelingt es dem Autor, seine Thesen, wenn schon nicht durch Gestalten, so durch menschliche Belege, die aus vielen Einzelerfahrungen zusammengeschweißt sind, glaubhaft, ja überzeugend herauszubringen. Der Anfang des Romans »Die Sünde wider das Blut« setzt vielversprechend ein. Das heiße geistige Bemühen des jungen Forschers um die Gewinnung lebendiger Eiweißsubstanz ist von eindringlicher Kraft und Anschaulichkeit. Dieser junge Gelehrte ist der Spross eines durch jüdische Spekulation herabgekommenen und verarmten Bauerngeschlechtes. Sein tragisches Schicksal beginnt damit, dass er anlässlich einer Hochtour in einem fashionablen Winterkurort ein schönes blondes Mädchen kennenlernt, das von einem jüdischen Vater und einer deutschen Mutter stammend den seltsam starken Reiz derartiger Mischlinge auf ihn ausübt. Er lässt sich von dem Vater, einem reichen Spekulanten aus Berlin W., für dessen chemische Fabrik als Direktor gewinnen, nachdem sein rastloses Bemühen um jene chemische Grundfrage als gescheitert zu betrachten war. Ein schlichtes Mädchen aus dem Volke hatte vor des Gelehrten Ehe mit der schönen Halbjüdin seine flüchtige und vorübergehende Neigung gewonnen. Bescheiden und wunschlos war sie aus seinem Gesichtskreise verschwunden gewesen, und erst als sie aus dem Leben geschieden war, hatte der inzwischen durch alle Enttäuschungen an der Seite der mondänen, flatterhaft vergnügungssüchtigen und rastlos flackernden Frau hindurchgegangene Mann vom traurigen Tode der schier vergessenen Geliebten erfahren und nimmt, nachdem er sich nach schweren Bitternissen von seiner Frau getrennt hat, den unehelichen Knaben in sein Haus, ihn mit dem legitimen Sohne zusammen zu erziehen. Trotz der verzweifelten Enttäuschung, die ihm dieser unverkennbar semitische Züge tragende Spross aus missglückter Ehe bereitet hat, will er durch Beispiel und Erziehung aus ihm einen deutschen Menschen heranentwickeln. Vergebliches Bemühen. Der abgründige Unterschied zwischen den beiden Knaben tritt unerbittlich hervor. Auf der einen Seite der treue, fassende, etwas träumerische Geist, auf der anderen Seite der schnell aufnehmende, bewegliche und zahlenbegabte semitische Intellekt. Was aber nun weiterhin geschieht, ist stets als Einzelfall betrachtet von absoluter Wirklichkeit und gutem Erkenntniswerte, gewinnt aber in das romanhafte Ganze eingeschweißt derart tendenziösen Charakter, dass das Kunstwerk verlieren muss, mag auch die Erkenntnis bereichert werden. Und wie der verdutzte Zuhörer, dem der aufschneiderische Berichterstatter münchhausiadischer Jagdabenteuer die unglaubwürdigsten Löwenjagdgeschichten erzählt, in denen kaum, dass der eine Löwe von nie fehlender Kugel getroffen zusammenbricht, sofort der nächste aus dem Dickicht hervorspringt, das freche Jägerlatein mit der Verwarnung unterbricht, »Wenn jetzt noch ein Löwe kommt, hau ich dir eine runter«, so möchten wir den Erzähler unterbrechen, wenn er immer wieder fluchwürdigstes Missgeschick aus dem Schoße der blondesten Frauen die schwarz- und kraushaarigsten Sprösslinge hervorgehen lässt. Mag dies alles dem Romane als solchem Abbruch tun, für die Sache selbst, für die furchtbare Gefahr, die die planmäßig betriebene soziologische Vermischung, wirtschaftliche Eroberung, geistige Vergewaltigung in der Verführung deutscher Frauen, im An-sich-Reißen der ganzen Handelsmacht, im schrittweisen Aufkaufen und Umfärben aller Zeitungen und geistiger Werte bedeutet, stellt das Buch erschütternd wahre und beherzigenswerte Illustrationen bei und mag derartig als Aufklärungsschrift zur Aufrüttelung der allzu trägen und gleichgültigen deutschen Gemüter ausgezeichnete Dienste leisten. Grete Urbanitzkis Roman, in dem sich der Sohn des deutschen Vaters und der jüdischen Mutter aus Zwiespalt und Zerrissenheit allmählich zu ungeteilter deutscher Art durchringt, ist ein interessantes Gegenstück zu Dinters furchtbarem Anklagebuch. Inwiefern die Theorie, dass das väterliche Blut für die Struktur maßgebend sei, auf Wahrheit beruht, mag die Wissenschaft entscheiden. Unsere Kenntnisse um das Rassenhafte mögen uns täuschen. Ein klares Wissen um geistige Unterschiede und Merkmale wird uns untrüglicher und einwandfreier, weil in jedem Einzelfalle selbst erkennbar im Labyrinthe der Rassenfrage die Wege weisen. Drittens. Künstlerisch am höchsten steht unstreitig Danskys Roman »Die neue Judith«. Hier sind es ganz untendenziöse, mit tiefer Wahrhaftigkeit des Schauens erfasste Erlebnisse, aus denen die Erkenntnis hervorwächst, ja genauer noch und den Eigenartigen dieses seltsamen Buches gemäßer, der Dichter zieht selbst nicht die erkennenden Konklusionen aus den Geschehnissen, ja ihm selber dürfte wohl manch Gesetzmäßiges, das aus den Ereignissen hervorwächst, unklar und ungewusst geblieben sein. Umso überzeugender steht es dann freilich für den Leser da, der aus der reinen Schilderung der Erlebnisse selbst die Gesetzmäßigkeiten zu guter Letzt ahnend herausholt. Judith Münz ist die Tochter eines reichen jüdischen Fabrikanten, der in einem böhmischen Städtchen inmitten unter jüdischen Stammesgenossen und slawischer Bauernbevölkerung seine Fabrik und gleich daneben seine Wohngebäude errichtet hat. Judith, die aus der Enge der Kleinstadt als Studentin entflohen war, kehrt eben in die einengende Begrenzung des noch irgend ghettohaft umfriedeten Lebens zu Vater, Mutter und Bruder zurück. Dr. Weigand, der Gesellschafter im nahegelegenen Grafenschlosse, hat sich während Judiths Abwesenheit mit ihrem Bruder befreundet und wird ihr nun mit der prahlerischen Höherbewertung der eigenen Person, die dem Juden arische Freundschaft gemeiniglich einflößt, vorgeführt.